jetzt noch faul im Bett rumliegst, wird es Zeit, dass du die Kurve kriegst. Steig in die kalte Dusche ein und zieh dir einen starken Kaffee rein. Aufwachen, es ist jetzt Zeit, um aufzustehen. Aufwachen, es ist jetzt Zeit, um rauszugehen. Bist du immer noch nicht in den Gängen? Wie lang willst du noch faul rumhängen? Die Morgenstund hat Gold im Mund, drum steh jetzt endlich auf, gleich geht es rund. Das Licht noch aus, so kann es doch nicht weitergehen. Es ist jetzt höchste Zeit, um aufzustehen.